Belsnor lehnte sich zurück. »Wissen Sie, Morley, ich habe nachgedacht über das, was Sie sagten. Über unsere Gruppe. In gewisser Weise haben Sie recht. Mit jedem von uns stimmt etwas nicht. Aber nicht so, wie Sie denken. Was wir gemeinsam haben, ist, dass wir alle aus verschiedenen Gründen Versager sind. Nehmen Sie Tall Chief. Haben Sie bemerkt, dass er Alkoholiker war? Und Susie. Sie denkt an nichts anderes als an ihre sexuellen Eroberungen. Ich habe auch so meine Vermutungen, was Sie betrifft. Sie haben Übergewicht. Offensichtlich essen Sie zu viel. Sie leben, um zu essen, Morley. Ist das nicht so? Oder haben Sie noch nie darüber nachgedacht? Wie auch immer. Bubble ist Hypochonder und Betty Jo Burms Lebensinhalt kommt aus Röhrchen und kleinen Flaschen. Und dieser Junge, Tony Dunkelwelt, hat mystische Visionen, Trance-Zustände, die Bubble und Fraser als katatonischen Stupor bezeichnen. Und Maggie hier? Nun, sie lebt in einer Fantasiewelt aus Beten und Fasten. Sie dient einer Gottheit, die sich nicht für sie interessiert. Haben Sie jemals den Mittler gesehen, Maggie? Sie schüttelte den Kopf. Oder den Erdenwanderer? Nein. Und den Schöpfer natürlich auch nicht. Belsnor wandte sich wieder Morley zu. Sehen wir uns nun Wade Fraser an. Seine Welt, was ist mit Ihnen? Unterbrach ihn Morley. Belsnor zuckte mit den Achseln. Ich habe auch meine eigene Welt. Er erfindet, sagte Maggie. Ja, nur habe ich nie etwas wirklich erfunden. Alle Erfindungen der letzten 2 Jahrhunderte kamen aus technisch hochgerüsteten Laboratorien, in denen Hunderte, ja Tausende Forscher arbeiten. Das Erfindergenie, als Individuum zumindest, ist ausgestorben. Vielleicht spiele ich einfach gerne mit elektronischen Bauteilen nur so zum privaten Vergnügen. Mit das Einzige, was mir in dieser elenden Welt noch Spaß macht, ist Schaltungen zu kreieren, die im Endeffekt nichts bewirken. Der Traum vom Ruhm, murmelte Maggie. Nein, das ist es nicht. Belsnor schüttelte den Kopf. Seine Stimme war gepresst und voller Ernst. Ich will einfach meinen Beitrag leisten, nicht nur Konsument sein wie ihr. Wir leben in einer Zivilisation, die auf der Arbeit von Millionen Menschen aufgebaut ist. Auf ihren Erfindungen, Entdeckungen, Errungenschaften. Die meisten von ihnen sind lange tot. Und so gut wie keiner ist bekannt oder berühmt geworden. Nun, es ist mir gleichgültig, ob ich berühmt werde. Ich will nur, dass das, was ich erfinde, wichtig und nützlich ist. Etwas, worauf sich die Menschen in ihrem täglichen Leben verlassen können. Wie etwa die Sicherheitsnadel. Wer weiß schon, wer die erfunden hat. Aber in der ganzen verdammten Galaxis wird sie verwendet. Und der Erfinder. Die Sicherheitsnadel wurde auf Kreta erfunden, warf Morley ein. Im 4. oder 5. Jahrhundert vor Christus. Belsnor sah ihn stirnrunzelnd an. Falsch. Es war früher. Ungefähr 1000 vor Christus. Es interessiert Sie also doch, wann und wo etwas erfunden wurde. Wissen Sie, ich habe einmal fast eine wirklich brauchbare Erfindung gemacht. Eine Blockadevorrichtung. Sie sollte ein Feld erzeugen, das jeglichen Elektronenfluss im Umkreis von etwa 50 Fuß verhindert. Als Verteidigungswaffe wäre das sehr wertvoll gewesen. Doch ich konnte keine Feldreichweite von 50 Fuß erzielen. Es funktionierte nur bis maximal 1,5 Fuß. Und damit hatte es sich. Wir schätzen Sie trotzdem, selbst wenn Sie nichts erfinden, sagte Maggie. Auch die Gottheit weiß, dass Sie aus lauteren Motiven handeln. Belsnor warf ihr einen verbitterten Blick zu. Sollten wir hier sterben, wird es um keinen von uns schade sein. Wir sind nichts als Schmarotzer, die Parasiten der Galaxis. Niemand wird uns vermissen. Und das ist nun unser Anführer, bemerkte Morley zu Maggie gewandt. Der Mann, der unser Überleben garantieren soll. Ja, ich werde dafür sorgen, dass er überlebt, sagte Belsnor. So gut ich eben kann. Zumindest könnte ich ein Gerät bauen, das diese Spielzeugkanonen außer Gefecht setzt. Ich finde es nicht sehr intelligent, etwas als Spielzeug zu bezeichnen, nur weil es klein ist, entgegnete Maggie. Das würde ja bedeuten, dass etwa auch die Toxilax-Kunstniere ein Spielzeug ist. Und 80% aller Geräte auf Interplanschiffen, fügte Morley hinzu. Belsnor sah die beiden mit einem starren Lächeln an. Vielleicht ist das ja mein Problem, dass ich nicht erkennen kann, was Spielzeug ist und was nicht. Das würde bedeuten, ich kann nicht erkennen, was echt ist. Ein Spielzeugschiff ist kein echtes Schiff. Eine Spielzeugkanone ist keine echte Kanone. Wenn sie allerdings töten kann, er runzelte die Stirn. Vielleicht sollte ich morgen die Siedlung systematisch nach allen Spielzeuggebäuden durchsuchen lassen. Überhaupt, nach allem von außerhalb. Und dann zünden wir den ganzen Haufen an, damit die Sache ein Ende hat. Was ist denn noch von außerhalb in die Siedlung gelangt? Wollte Morley wissen. Künstliche Fliegen, unter anderem. Mit Miniaturkamera? Nein, das sind die Käfer. Die künstlichen Fliegen singen. Singen? Ja, ich habe ein Exemplar hier. Belsnor kramte in seinen Hosentaschen und brachte eine kleine Plastikschachtel zum Vorschein. Halten Sie das an Ihr Ohr. Da ist eine drin. Was singen Sie denn? Morley hielt sich die Schachtel ans Ohr und lauschte. Und hörte es. Ein fernes, weiches Summen, wie von Streichinstrumenten oder von zahllosen Insektenflügeln. Irgendwoher kenne ich diese Melodie. War das nicht einmal eines seiner Lieblingsstücke? Vor langer Zeit? Sie spielen immer das, was man gerne mag, sagte Maggie. Granada. Plötzlich wünschte sich Morley, die Fliege behalten zu können. Sie könnte ihm Gesellschaft leisten. Hören Sie, würden Sie sie mir verkaufen? Nein, da müssen Sie sich schon selber eine fangen. Belsnor nahm Morley die Schachtel aus der Hand und steckte sie wieder in die Tasche. Gibt es sonst noch etwas, das von außerhalb der Siedlung stammt? Außer Käfern, Fliegen, Duplikatoren und Miniaturgebäuden? Nun, es gibt da noch etwas, was wir Drucker nennen, erwiderte Maggie. Ein etwa flohgroßes Wesen. Es hat jedoch nur ein sehr beschränktes Repertoire. Tatsächlich druckt es auf endlosen schmalen Papierstreifen immer wieder dasselbe aus. Es hört nie auf. Und was druckt es? Spektowskis Buch. Hm. Und sonst? Sonst wissen wir von nichts. Aber es gibt bestimmt noch andere Wesen. Maggie sah Belsnor an, als erwarte sie von ihm einen Einwand. Doch der Elektroniker reagierte nicht. Morley nahm das demolierte Miniaturgebäude vom Tisch. Wenn die Tensche nur einfache Gegenstände duplizieren, dann können sie das hier nicht geschaffen haben. Dafür sind hochentwickelte technische Fähigkeiten notwendig. Sie könnten schon vor Jahrhunderten gemacht worden sein, sagte Belsnor. Von einer Spezies, die es nicht mehr gibt. Und danach wurden sie immer wieder dupliziert, meinen Sie? Ja. Nun vielleicht auch erst, als wir hier ankamen. Wie lange halten diese Miniaturgebäude? Länger als Ihr Kugelschreiber? Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, Morley. Nein, sie zerfallen nicht so schnell. Also sind sie vermutlich keine Duplikate. Aber was macht das schon für einen Unterschied? Vielleicht wurde ja eine größere Anzahl von ihnen auf Lager gehalten, stillgelegt sozusagen, bis sie gebraucht wurden. Bis etwas in der Art unserer Kolonie ihren Einsatz notwendig machte. Gibt es hier irgendwo ein Mikroskop? Ja, Bubble hat eins. Dann gehe ich damit zu Bubble.